Tag ist ein Tag und der Tag ist ein Hund. Wenn der Hund nicht so mag, ist nicht gut für den Tag. Und wenn der Hund aber mag, dann ist gut für den Tag. Wenn er mag an dem Tag und er mag aber nicht jeden Tag. Ich schwimm so gern im Swimmingpool, aber nicht jeden Tag. Schau dir die an, die sind cool, aber nicht jeden Tag. Es scheint allweil dieselbe Sonne, aber nicht jeden Tag. In China und in Kamerun, aber nicht jeden Tag. Wir fliegen von Bangkok nach Berlin, Bangkok. Aber nicht jeden Tag. Ich weiß oft gar nicht, wo ich bin, Bangkok. Aber nicht jeden Tag. Was da passiert ist, ist so fad, Bangkok. Aber nicht jeden Tag. War gut, wenn sich was ändern darf. Jeden Tag. Und der Tag ist ein Tag und der Tag ist ein Hund. Und der Hund nicht so mag, ist nicht gut für den Tag. Und wenn der Hund aber mag, dann ist gut für den Tag. Und er mag an dem Tag und er mag aber nicht jeden Tag. Ein paar haben viel und viel haben wenig, aber nicht jeden Tag. Ich sag da an, was ich alles denk, aber nicht jeden Tag. Ich wundert mich oft, was ich sehe, aber nicht jeden Tag. Die Leute sind zu, die Leute so schier, aber nicht jeden Tag. Die können gar nicht tun, was wollen, aber nicht jeden Tag. Weiß alle nur das dann, was sollen, aber nicht jeden Tag. Wieso ist wer autoritär? Aber nicht jeden Tag. Der Wind kommt von woanders her. Der Wind. Der Tag ist ein Hund und der Hund nicht so mag, ist nicht gut für den Tag. Und wenn der Hund aber mag, dann ist gut für den Tag. Wenn er mag an dem Tag und er mag aber nicht jeden Tag. Jeder redet von seiner Geschichte, aber nicht jeden Tag. Und jeder hält, was er verspricht, aber nicht jeden Tag. Und wieder haben sie ein Foto gemacht, aber nicht jeden Tag. Und wir haben wieder so viel gelacht, aber nicht jeden Tag. Ich möchte gern auf einen anderen Stern, aber nicht jeden Tag. Und schauen, was dort für Musi her, Musi her.